Ein Ausweg. Buddha wollte der Sache näher auf den Grund gehen. Er fragte sich, welche Gedanken ihm wann in den Sinn kamen, was bestimmte Erinnerungen in ihm hervorriefen und wer oder was ihm all das einflüsterte. Um zu verstehen, woher seine Begierden und seine Aggressionen kamen, horchte er genau in sich hinein. Und dabei erkannte er, die negativen Gefühle werden von keinem Gott erzeugt. Wir Menschen und auch Tiere produzieren Aggressionen und Begierden ganz allein in uns selbst, und zwar ständig. Und diese negativen Gefühle machen uns unglücklich und bringen uns dazu, andere Menschen zu verletzen, was diese wiederum unglücklich macht. Und wenn die anderen unglücklich sind, verletzen sie wiederum uns und machen uns noch unglücklicher. So wächst das Leid und greift immer weiter um sich. »Das ist also die Ursache für all das Leid auf der Welt?«, fragte Fatima. »Das ist der Grund, warum es so viele Kriege gibt und warum manche Menschen selbst in Friedenszeiten unglücklich sind?« »Das behauptet jedenfalls mein Lehrer«, sagte Anand. »Es liegt nicht an irgendeinem bösen Gott. Wir tun es uns selbst an. Solange wir Wut und Begierden und alle möglichen anderen schlechten Gedanken produzieren, können wir nicht glücklich sein. Selbst dann nicht, wenn wir Millionen von Goldmünzen und eine riesige Armee besäßen, wie Mönke Khan. Denn die Armee des Khans kann jeden seiner Feinde besiegen und töten, bis auf einen, die lästigen Gedanken in seinem eigenen Kopf.« »Und kann ich dieses Verlangen und die Wut in mir nicht irgendwie stoppen?«, fragte Fatima. »Kann ich stattdessen nicht vielleicht Freude und Liebe erzeugen? Wenn ich das lernen könnte, würde ich bestimmt auch ohne Goldmünzen und Armee glücklich sein.« »Mein Lehrer sagt, dass Buddha genau das geschafft hat. Er hat jahrelang geübt, Freude und Liebe anstelle von Wut und Begierde zu empfinden. Das ist genau so, wie wenn du deinen Armen und Beinen beibringst zu schwimmen oder deinen Fingern Flöte zu spielen und Musik zu machen. Auf die gleiche Weise kannst du auch deinen Geist trainieren, Liebe statt Hass zu produzieren.« Buddha brachte vielen Menschen bei, Liebe statt Hass zu produzieren. Und danach brachen seine Anhänger auf und schulten Menschen in aller Welt. Sie zogen von Indien nach China, Japan, Thailand und Vietnam und sogar nach Europa und Amerika. Heutzutage gibt es in fast jedem Land Frauen und Männer, die praktizieren, was Buddha gelehrt hat. Die meisten von ihnen nennen sich Buddhisten. Aber Buddhas Ideen in die Tat umzusetzen ist sehr schwierig. Um eine erfolgreiche Schwimmerin oder ein guter Flötenspieler zu werden, musst du täglich trainieren oder üben, viele Jahre lang. Und genauso ist es, wenn du in deinem Inneren Liebe anstelle von Hass erzeugen willst. Aber selbst mit viel Üben bleibt es schwierig. So schwierig, dass sogar Menschen, die Buddhas Lehre wirklich gut fanden, es nicht immer schafften, ihr zu folgen. Viele Buddhisten wurden ihre Begierden und ihre Aggressionen nicht los. Sie machten andere damit unglücklich. Ja, sie zogen deswegen sogar in den Krieg und töteten. Es kam vor, dass Buddhisten so wütend wurden, wenn jemand an Buddhas Ausweg aus dem Wütendsein zweifelte, dass sie die Person zusammenschlugen und schlimmstenfalls sogar umbrachten.